Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht. Ihr seid im Zug, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Thorsten, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thorsten. Du hast mich angerufen. Ja, das ist vollkommen richtig. Warum? Du hattest vor ein paar Tagen das Thema Berufe rund um den Tod. So war es, ja. Und mein Beruf ist nicht gerade direkt damit in Verbindung zu sehen, aber ich habe mit Veranstaltungen zu tun und arbeite auch als Discjockey. Und da habe ich auch schon die ein oder andere Beerdigung ausgerichtet. Ach, als Discjockey? Ja. Beerdigung ausgerichtet. Das heißt, du hast in der Leichenhalle aufgelegt? Nein, nein, nein. Teilweise wurde es am Grab mit mobilen Anlagen gemacht, das also über Generatoren, dann bekamen wir den Strom. Das darf man, das ist gestattet in Deutschland, dass man auf einem Friedhof mit einer CD-Anlage arbeitet? Ja, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen im großen Umfang, sondern das war jetzt eine kleinere mobile Anlage. Die man also nicht solche Hammerboxen? Nein, natürlich dezent dem Anlass angepasst. Ja. Oder eben halt, dass auch Künstler da sind, die dann vielleicht Trompete spielen. Man denke nur an Nini Rosso, so Il Silenzio oder so etwas. Mhm. Das kommt auch vor. Kommt es denn auch vor, dennoch, dass auch in der Leichenhalle etwas gewünscht wird, was du dann erfüllen kannst? Also in der Leichenhalle selber, da habe ich bisher nur Künstler hin vermittelt, die dann selber dort gesungen haben, also live. Also ich selber habe das eben nur vielleicht dann mal im Nachhinein gemacht, bei der Trauerfeier zum Beispiel. Also hinterher in einem Lokal irgendwo? Richtig. Genau. Was waren das für Sachen, die du dann aufgelegt hast, beispielsweise jetzt direkt am Grab? Am Grab, das war dann getragene Musik, meistens klassische Musik, als Untermalung, weil wir haben das vorher mit den Hinterbliebenen abgesprochen, was die gerne möchten, wie sich das vorstellen, und dann wird dann natürlich auch auf die Wünsche eingegangen. Wurde diese Musik, bevor der Sarg in die Erde gesenkt wurde, gespielt, währenddessen oder die ganze Zeit oder nur danach? Nein, vorher, dann kam die Rede und dann während der Sarg herabgelassen wurde auch. Gibt es da so klassische Highlights, klassische Musik, die oft gewünscht wird, jetzt deiner Erfahrung nach? Nein, nein, das ist ganz individuell. Mhm. Also ich sag mal, das reicht jetzt von Mozart über Haydn, Bach, also so wirklich aber getragene Stücke dann eben auch. Mhm. Aber es gibt nicht so den Wunsch, dass man da nochmal Heino, warum auch nicht, Heino hören möchte oder die Wildecker Herzbuben oder sowas? Doch, das schon, dann allerdings erst hinterher. Es gibt also auch den Fall, haben wir erlebt, dass Leute verfügt haben, dass eben auf dem Leichenschmaus im Nachhinein dann Stimmungsmusik, eben zum Beispiel Heino oder die Wildecker Herzbuben, wie du gerade sagtest, gespielt wurden. Mhm. Das gibt's auch. Das ist dann manchmal schon etwas bizarr oder kurios, wenn da die Trauergesellschaft dort sitzt. Und er mit betroppelter Miene und man selber spielt dann eher Stimmungsmusik. Aber es ist manchmal dann auch testamentarisch verfügt worden. Es gibt ja hier aus Köln von unserer tollen, alten, großen Trude Herr das Lied Niemals geht man so ganz. Ja, richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich auf Beerdigungen auch gespielt wird oder gewünscht wird. Das ist richtig, ja, das habe ich auch schon gespielt. Man muss nur aufpassen, dass es dann nicht den Touch des Zynischen bekommt. Ich denke, auch da ist Fingerspitzengefühl gefragt, weil die einen sehen es eben so von der Seite ihres Glaubens, dass sie sagen, okay, wir glauben auch daran, dass der Verstorbene immer noch bei uns ist, dass er wiederkommt. Es gibt aber auch Menschen, die sind ja religiös veranlagt, die sagen, okay, derjenige ist jetzt gestorben und der kommt nicht mehr zurück. Und wenn man dann solch einen Titel spielt, kann man auch ins Fettnäpfchen treten. Also da muss man schon so ein bisschen auch aufpassen. Wobei ich das ja schon so verstanden habe, dass du eigentlich ja doch hauptsächlich das spielst, was dir aufgetragen wurde oder was sogar der Wunsch des Verstorbenen war. Ja, aber nicht nur. Also ich meine, meistens, selbst wenn es testamentarisch verfügt worden ist, hat ja derjenige dann noch zu Lebzeiten keine Playlist dabei gelegt und gesagt, also ich möchte nur, dass die und die Stücke gespielt werden, sondern es ist ja auch noch... Könnte aber auch passieren, ne? Könnte passieren, also ich habe hier schon mit Leuten gesprochen, mit Schwerkranken, die gesagt haben, ich möchte meine Beerdigung genau so organisiert haben und ich möchte auch genau nur diese Musik dass die gespielt wird auf der Totenfeier. Ja, klar, dann mache ich das natürlich, denn ich sehe mich als Dienstleister und auch das ist eine Dienstleistung, wenn auch an einem Verstorbenen. Aber das ist nur ein Teil deiner Arbeit, deines Jobs. Richtig, genau. Wirst du oft gebucht für diese Art von Arbeit? Es ist ein Teil, sage ich mal. Es hat sich noch nicht so rumgesprochen in Deutschland. Es wird immer noch so ein bisschen als pietätlos und taktlos angesehen, dass die Leute dann denken, mein Gott, wie kann man nur, das ist doch taktlos. Nein, ich denke... Ich finde das völlig in Ordnung. Also wenn der Verstorbene diesen Wunsch hat, dass an seinem Grab oder vielleicht sogar in der Leichenhalle bei der Trauerfeier die ein oder andere Musik gespielt wird, die er vielleicht sehr geliebt hat und die ihm sehr viel gesagt hat. Und wenn es auch nach dem Geschmack von vielen keine dolle Musik ist, das ist ja völlig egal. Ne? Ja, aber es gibt eben auch Fälle, wo ich schon manches Mal geschluckt habe. Das hat jetzt nicht unbedingt was, ich sag jetzt mal, mit der Beerdigung am Tag selbst zu tun, sondern wenn man zum Beispiel auf einer Veranstaltung ist, ich selber komme also auch über die Tanzschulseite und habe dort auch während meiner Zeit als Disc-Jockey in Tanzschulen es auch erlebt, dass während eines Mittelballs zum Beispiel eine Künstlerin verstorben ist. Mhm. An einem Herzschlag und dann wurden die Rettungskräfte natürlich gerufen und die haben dann versucht, die gute Frau wiederzubeleben. Und das ist dann schon hart, wenn man auf der einen Seite nach dem Motto handeln muss, the show must go on, weil der Chef das von einem verlangt und man ist dann gezwungen, auch wenn einem innerlich gar nicht danach ist, die Leute weiter zum Tanzen zu animieren, wenn auch in anderen Räumlichkeiten. Das ist ja eine andere Geschichte. Ja, da ist ja dann gerade ein Unglück passiert und aber wir sprachen ja anfänglich darüber, dass du am Grab oder in der Trauerhalle oder wo auch immer dann eine begleitende Musik organisierst. So richtig. Ja. Eine Frage noch zu den Künstlern, die du in die Leichenhalle buchst oder vermittelst. Mhm. Das sind hauptsächlich dann Leute so aus dem eher klassischen Bereich. Ja, das sind jetzt, ich sag mal, Opernsänger oder Musiker, aber berufsmäßig. Mhm. Veranlagte Menschen, die es also hauptberuflich machen. Nicht jetzt jemand, der gerade mal in der Badewanne ein Liedchen singt, sondern wirklich... Wundert mich, dass da die leichte Muse nicht auch gefragt ist. Vielleicht so einen schönen Schlager oder... Es muss ja kein Schlager sein, aber irgendwie was... Ein Volkslied oder... Na gut, ein Volkslied kann der Opernsänger auch singen, ne? Ich habe es bisher noch nicht erlebt. Es kann noch kommen, Domian. Also, ich habe es bisher noch nicht erlebt. Bisher war der Geschmack so, dass die entweder die Hinterbliebenen oder der Verstorbene selber... im Vorfeld verfügt haben, also bitte, wir möchten, dass es auf der klassischen Variante bleibt und nicht so sehr ins Komische oder ins Volkstümliche abdriftet. Es gibt hier in Köln ja auch wunderbare, traurig schöne Karnevalslieder, die man sich eigentlich auch vorstellen könnte für solche Anlässe. Ja, auch das wäre denkbar. Mhm. Nur, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt das Problem, es ist bei uns in Deutschland noch nicht so verbreitet. Mhm. Und, wenn es erstmal so weit ist, dass wir offen drüber reden können, ohne dass man sich dafür schämen muss oder befürchten muss, dass man als takt- und pietätlos angesehen wird, dann denke ich, wird sich das auch öffnen und das ist auch die gesamte musikalische Bandbreite. Kleiner Teil dafür, dass das ein bisschen offener vielleicht gehandhabt wird, war unser Gespräch jetzt hier bei mir in der Sendung. Ja, würde mich freuen. Danke für deinen Anruf. Bitte. Tschüss, Thorsten. Ja, tschüss, Domian. 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht heute Nacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Julia, 14 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir? Es geht. Nicht so gut? Mhm. Deswegen hast du mich angerufen, Julia. Ja, also mein Vater, der ist alkoholsüchtig. Mhm. Und unsere ganze Familie, die leidet drunter, weil der macht ständig, sag ich mal, Terror, wenn er betrunken ist. Wie groß ist denn eure Familie? Also wir sind ich und mein Bruder und meine Mutter, also vier Köpfe. Ein Bruder noch. Wie alt ist der Bruder? Elf Jahre, kleiner Bruder. Mhm. Mhm. Wie lange ist denn dein Vater schon alkoholsüchtig? 13 Jahre schon. 13 Jahre. Das heißt also, solange du denken kannst, ist dein Vater Alkoholiker. Also, meine Eltern, die haben vor 16 Jahren geheiratet. Mhm. Ich bin 2 Jahre später gekommen, also ich bin 14 und die sind jetzt ja 13 Jahre. Hast du das Gefühl, dass das in den letzten Jahren noch schlimmer geworden ist als früher? Sag ich mal, so in den letzten 3 Jahren. Wir sind vor 4 Jahren hier nach Deutschland ausgewandert. Woher kommt ihr? Aus Ukraine. Ukraine. Mhm. Ja. Und hier ist es total schlimm geworden. Mhm. Der trinkt mittlerweile fast jedes Wochenende, sag ich mal so. Hat er aber Arbeit? Ja, der hat jetzt vor einer Woche Arbeit gefunden. Mhm. Was arbeitet er? Der ist auf einer Leihfirma, also verschiedene Firmen. Ach so. Mhm. Dann, wird dann ja. so verschieden eingesetzt, in ja, verschiedenen ja. Firmen eingesetzt. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Also jedes Wochenende richtig sturztrunken? Ja, ja. Und ist es abends, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, trinkt er da auch viel? Ja, ja. Also ist er fast eigentlich immer besoffen, kann man sagen. Ja, also jetzt hat er dienstags wieder angefangen, weil die haben 2 Tage frei bekommen. Mhm. Und jetzt trinkt er wieder seit Dienstagabend. Mhm. Und du sagst, dass es so richtiges schlimmes Theater zu Hause gibt. Wie geht denn dann das bei euch zu? Erzähl mal. Also, wenn er zum Beispiel besoffen nach Hause kommt, dann merkt es natürlich meine Mutter sofort. Mhm. Und sagt sie ihm, ja, du hast wieder getrunken, ich weiß es doch. Da guckt er in die Augen und sagt, nein, ich habe nicht getrunken. Mhm. Weil es überhaupt nicht stimmt. Mhm. Und dann fängt er an, meine Mutter vorzuwerfen, dass sie schuld wäre, dass wir hierher nach Deutschland ausgewandert sind. Ach so, wollte das gar nicht. Oder fühlt sich jetzt unwohl? Ach komm, Domian, hier ist alles besser wie drüben in Ukraine, sag ich mal. Aber der Papa würde gerne drüben sein, oder? Hm? Der Vater würde lieber drüben sein, wieder zurückgehen? Nein, also der war einmal alleine weggefahren. Also zu meiner Oma, zu seiner Mutter, weil wir nicht mitkommen, machen wir jedes Jahr im Sommer. Mhm. Und da kam er schon wieder, weil da hat er auch immer gesagt, ich will wieder zurück zu meiner Familie und alles drum und dran. Mhm. Und klar will er nicht mehr zurück, weil hier ist Geld, da kann sich alles kaufen. Ja. Aber dennoch ist er irgendwie unzufrieden. Schlägt er deine Mama auch vor? Der hat meine Mama schon mal geschlagen. Schlägt er euch auch? Nein, das kommt nicht dazu. Der wollte einmal auf meinen Bruder zugehen, aber ich kam damals von meiner Freundin und dann habe ich ihm die Tür geklingelt, weil ich meinen Schlüssel vergessen habe. Da kommt meine Mutter runtergerannt und total, also am Weinen. Der hat sie geschlagen damals. Das war das letzte Mal. Er wollte nochmal auf meinen Bruder zugehen. Da habe ich im richtigen Moment geklingelt. Mhm. Und du hast vorhin so gesagt, dass es so Terror gibt zu Hause oder so ein ähnliches Wort hast du gesagt. Was passiert denn noch? Also beschimpft er euch oder schlägt er die Sachen kurz und klein? Was macht er? Also Sachen kurz und klein schlagen tut er nicht, aber der beschimpft meine Mutter ohne Ende. Mhm. Ich kann jetzt sagen, der ist wirklich ein Arschloch. Bitte? Ich verstehe nicht richtig. Ich sagte, der ist wirklich ein Arschloch, sage ich jetzt zu dem Mal. Mhm. Und der beschimpft meine Mutter, der beschuldigt sie, dass wir hier sind. Mhm. Das Klartext, das ganze Familienleben ist eine Katastrophe bei euch zu Hause. Ja, solange er nicht besoffen ist, ist es okay, aber weißt du, wie geht denn deine Mutter damit um? Hat die denn schon gedroht, das Haus zu verlassen oder ihn zu verlassen? Ja, Max, aber sie hat es nicht getan. Ich habe jetzt auch am Endeffekt gesagt, vor ungefähr einem Monat, hat sie gesagt, jetzt reicht, ich kann nicht mehr, meine Nerven sind auch am Ende, wir ziehen aus. Wohnung finden und sofort aufziehen, weil es geht nicht weiter, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ich tue das jetzt alles hier wegen meiner Mutter, weil... Also die Mutter, ich verstehe dich so ein bisschen schwierig, kann dich zu verstehen, Julia. Die Mutter sagt nicht, ich ziehe jetzt aus. Sie bleibt dennoch immer wieder bei ihm. Ja, ja. Mhm. Aber du hast zu deiner Mutter schon gesagt, es geht so nicht, wir müssen weg. Habe ich das richtig verstanden jetzt? Ja, richtig. Ja. Ich halte das auch für die richtige Haltung, für die richtige Position von dir. Das geht so nicht. Ja, wieso hält deine Mutter denn immer noch zu ihm und will bei ihm bleiben? Ich weiß es wirklich nicht. Der hat sie schon mehrmals betrogen, mehrmals. Mhm. Das kommt auch noch hinzu. Ja, nicht hier in Deutschland, aber drüben. Und ich habe das auch mit der Lesia, mit anderen Frauen geflirtet hat. Und alles drum und dran. Sie bleibt trotzdem bei ihm. Ich verstehe es selber nicht. Du bist jetzt zu Hause, natürlich. Wo sollst du sonst sein? Ja, ja. Wo ist der Vater jetzt? Ist er auf Sauftour? Der schläft zur Zeit, aber ich weiß nicht, wie fest er schläft, aber der ist besoffen. Ach so. Ist auf nach Hause gekommen. Also er ist in der Wohnung im Nebenzimmer quasi? Ja, ja. Mann, die ist trotzdem. Und die Mama, wo ist die? Hallo? Die ist jetzt aufgestanden. Er ist aufgestanden? Das heißt, wir können nicht weiterreden. Doch, aber ich muss ganz leise sprechen. Ja. Wo ist denn deine Mama? Die ist drüben. Oh. In der Wohnung. Hm? Im Nebenzimmer auch. Die ist bei Nachbarn. Ach, bei Nachbarn, die ist gar nicht da. Nein, Und mein Bruder auch nicht. Das heißt, deine Mutter weiß auch gar nicht, dass du hier anrufst. Nö. Mhm. Jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, dass er dich erwischt, während du jetzt telefonierst. Deswegen will ich mal ganz schnell sagen, was ich zu sagen habe, falls wir plötzlich aus... Der ist jetzt in die Toilette gegangen. Ach so. Der kommt gleich wieder. Also Julia, du bist für deine 14 Jahre, finde ich, schon verdammt reif. Wirklich. Und ich würde dir auch ganz klar raten, dass du deiner Mutter weiterhin ein bisschen Druck auch machst, dass sie eine Konsequenz zieht, dass sie weggeht, dass sie mit euch von diesem Mann weggeht. Weil wenn er wirklich so ein schlechtes Familienleben bewirkt, dass er Alkoholiker ist, er geht fremd und so weiter, ist das ja kein Leben für euch. Hat deine Mutter auch einen Beruf? Hat die eine Arbeit? Ja, aber nur Schwarzarbeit, sag ich mal so. Die darf zwar arbeiten, aber nur halbseitig so. Mhm. Aber hauptberuflich ist sie Lehrerin. Ja. Mhm. Hauptberuflich ist sie Lehrerin. Mhm. Auf jeden Fall hat sie eine gute Ausbildung und sie jobbt ein bisschen nebenher. Ja. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Also, die können jetzt weitersprechen oder so? Ja, ich möchte dennoch, dass wir das Gespräch hier mal auf dem Sender beenden. Du legst jetzt auf und wir rufen dich sofort wieder an. Das heißt, die Petra, meine Psychologin, ruft dich an. Ach Gott, ja. Und die wird dir auch nochmal ein paar ganz konkrete Ratschläge geben, die du deiner Mutter bitte weitergibst, weiterleitest. Ja. Dass deine Mama was unternimmt, da muss ja was geschehen. Mhm. Ne? Also, nochmal gesagt, unterstütze deine Mutter oder dränge sie quasi, dass sie aus der Familie rauskommt. Ja, ja. Und die Petra, meine Psychologin, wird dir noch ein paar Ratschläge geben. Ja, Domian, aber das Schlimme ist, wir haben das uns meine Oma, also seine Mutter, noch gar nicht gesagt. Und wenn sie, die hält eigentlich eher zu ihm. Mhm. Und wenn wir das hier sagen, ich weiß gar nicht, wie sie das aufnimmt. Sie ist schon... Ihr habt ihr nicht gesagt, dass er Alkoholiker ist? Die weiß es wohl, aber wir haben ja gar nicht gesagt, dass wir aussehen wollen, dass es hier so drunter und drüber zugeht. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Mhm. Aber weißt du, Julia, auch wenn es schlimme Reaktionen gibt von den anderen, das ist dann alles egal. Das Beste für euch ist, dass ihr da rauskommt. Das Beste für dich, für deinen kleinen Bruder und für deine Mutti. Und wenn auch die Verwandtschaft vielleicht die Nase rümpft oder so, das ist letztendlich alles völlig egal. Wichtig ist, dass ihr wieder ein gutes Leben führt oder endlich mal ein gutes Leben führt. Und ein ruhiges Leben auch. Also, denk mal auf, wir rufen gleich wieder sofort an, okay? Ja, legst du mal auf? Ja, du mir, mach weiter so. Dankeschön, alles Gute. Das ist echt toll, Sinn. Dankeschön, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Alexandra ist bei mir. 20, hallo Domian. 20 Jahre alt, genau. Ja, genau. Ah, dich verstehe ich wieder ganz klar. Es war gerade sehr anstrengend, die Julia zu verstehen. Ja, habe ich schon mitbekommen. Ja. Ja, Alexandra, um was geht Thema es? Mein Thema sind Selbstgespräche. Also ich habe einen kleinen Knacks. Du führst Selbstgespräche? Ja. Wir alle führen Selbstgespräche. Also nein, aber nicht so die normalen Selbstgespräche, wie man sich das halt vorstellt, die jeder Mensch irgendwie in einer Stresssituation führt, sondern das geht folgendermaßen ab. Also das fing mit 14 Jahren an. Bei dir? Also das muss ich lange ausholen. Also da war ich 14. Mhm. Und das fing an, dass immer, wenn ich was gegessen habe, dass ich das anschließend erzählen musste. Wem? Dir selbst? Ja, genau. Also du hast zu Hause... Du hast zu Hause ein wunderschönes einen Topf Müsli gegessen und bist dann in dein Zimmer gegangen und hast gesagt, weil Alexandra, weißt du, was ich gerade gegessen habe? Ein super leckeres Müsli. Nein, also dann habe ich gesagt, dann habe ich halt meine Freunde zusammengeholt, die halt in meiner Fantasie existieren. Aha. Und habe denen das halt erzählt. Also ich habe jetzt das und das gegessen. Und das musste ich dann halt nach jedem Essen machen. Also da gab es in der Fantasie schon andere Menschen, denen du das erzählt hast. Ja. Du hast also nicht dir selbst erzählt. Nee, die Menschen existieren ja wirklich, aber nur halt, weiß ich nicht. In deiner Fantasie? Ja, die existieren aber wirklich. Das waren Freunde von mir, Bekannte oder... Die gibt es auch real, aber du hast es in der Fantasie ihnen dann erzählt. Ja, genau. Verstehe. Also ich habe die dann irgendwie gerufen und dann habe ich mir vorgestellt, die wären jetzt hier. Und dann habe ich den Anfang verstanden, das war mit 14 Jahren. Ja. Mit wem redest du heute? Ja, also heute ist das ein bisschen also lockerer geworden, weil früher war das ein Zwang, also ich musste das halt alle fünf Minuten machen. Mhm. Und ja, später ging das so weit, dass ich das halt auch gemacht habe, wenn ich jetzt irgendwo hingegangen bin und habe das halt danach irgendwie erzählt. Wie, irgendwo hingegangen bist und hast ja, ich bin zum Beispiel weggegangen mit Freunden, hab irgendwas erlebt und dann saß ich zu Hause alleine. Ach so. Ja, und dann habe ich halt meine Freunde zusammengerufen in meiner Fantasie und dann habe ich, dann fing ich an, das zu erzählen. Und hast alles so ganz ausführlich erzählt, als würde man real zusammensitzen. Ja, genau. Wie oft hast du denn dann so am Tag erzählt oder dich? Also hauptsächlich war das abends. Immer abends. Also nachts. Immer so mit den wirklich real existierenden Freunden in der Fantasie? Genau. Oder hast du einfach so für dich alleine so vor dich hin gesprochen, was wir ja viele von uns eher tun, ne? Wenn wir so allein zu Hause sind? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mir das schon vorgestellt und habe auch, gehört, wie die gesagt haben, ja, es ist okay und so. Ah, du hast dir also auch vorgestellt, was die eventuell antworten können. Ja, genau. Aber die Antworten habe ich mir dann selber ausgemacht. Ist mir schon klar, ja. Personen sagen können. Konnten die ja nicht. Ja. Das war eine richtige, eine Macke, eine Angewohnheit. Ja, das war richtig schizophren eigentlich. Ja, und das, du redest aber jetzt in der Vergangenheit, das heißt jetzt im Moment ist es ein bisschen besser geworden. Ja, das ist besser geworden, also ich kann mich jetzt so zusammenreißen. Also wenn wir dieses Gespräch gleich beendet haben, wirst du dich nicht in der Ecke setzen, deine Freunde zusammenrufen in Gedanken nein, und das stellt nein, euch mal vor, ich habe gerade mit dem Domian im Fernsehen gesprochen. Oder? Nein. Das nicht. Wie hast du denn geschafft, das dann wieder ein bisschen runterzufahren? Ja, ich habe mich zusammengerissen. Ich habe mir gedacht, und so, das geht doch nicht mehr so weiter. Weil das war ein richtiger Zwang. Mhm. Also das hört sich jetzt für einen Menschen, für einen Außenstehenden ein bisschen stupide an. Ja, aber ich kann mir das schon vorstellen. Aber das war ein richtiger Zwang. Also. Aber ich finde es bewundernswert. Ich weiß, wie schwer es ist, wenn man so was Zwanghaftes macht, davon wieder runterzukommen. Ich finde es erstaunlich, dass du es allein geschafft hast. Ja, also hundertprozentig ist das nicht. Also ab und zu, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe oder so, oder irgendwie ein bisschen, irgendeine depressive Stimmung haben, dann kommt das auch wieder hoch. Bis zu einem gewissen Grad, Alexander, finde ich das aber auch nicht schlimm. Das ist so eine kleine Marotte, die man da so pflegt. Und, welche Wirkung hatte das denn immer, wenn du das dann gemacht hast? Ja, mir ging es danach wieder besser. Ja, das ist doch wunderbar. Wie lange hast du dich dann mit deinen Freunden unterhalten? Ja, das ging so 10 Minuten, aber 10, 20 Minuten. Aber irgendwann wurde das halt richtig schlimm. Dann habe ich auch, wenn ich am Arbeitsplatz war oder so, dann bin ich halt auf Toilette gegangen und habe da Selbstgespräche geführt. Ach so, dann hast dich mal ein bisschen besprochen mit den Freunden, über den Chef und sowas, die Kollegen. Ja. Dann saßt du auch sehr lustig, dann saßt du in deinem Häuschen auf der Toilette und hast laut gesprochen. Ja, die also ich stand dann vor den Spiegel und so und hab gesprochen. Also wenn dich jemand belauscht hätte, konnte... Ja, meine Freundin hat mich mal. Aber die konnte ja die Antworten deiner Freundin nicht hören, ne? Die hat ja immer nur dich gehört und das klang sich ja schon ein bisschen Banane. Dann ne? hat die geklopft und hat sich gedacht, mein Gott, was macht die da? Ist denn noch alles in Ordnung, Alexander, hat sie gesagt? Die hat sich gewundert und dann habe ich ihr halt die ganze Geschichte erzählt und die meinte, ich hätte einen Schaden. Also die meinte, ich soll auf jeden Fall... Hast du in dieser Zeit einen Freund gehabt, eine Beziehung? Nein. Ich wollte jetzt fragen, wie der damit umgegangen ist, wenn du immer so ein bisschen Nein, ich hatte keine Beziehung. Ja. Hast du jetzt einen im Moment? Nein, auch nicht. Auch nicht, also alles noch offen. Ja. Aber das ist doch eine schöne Nachricht, freuen wir uns alle darüber, dass du nicht mal so sehr viele Selbstgespräche führst. Ja. Und das sogar durch eigene Disziplin geschafft hast. Ja, ich habe mich zusammengerissen. Also so muss es sein. Konnte ja nicht so weitergehen. Ja. Ist ja auch eine Lappalie. Ich meine, ist jetzt keine Schande, Natürlich. Aber ich habe das eigentlich noch nie gehört, dass das irgendjemand macht, sowas. Nee, so in dieser Ausprägung habe ich es auch noch nicht gehört. Wie gesagt, dass man so ein bisschen mal vor sich hinspricht, ich glaube, das machen alle Leute oder viele. Ich hätte ja die Gesichter alle reell gesehen. Ja. Ich habe vorgestellt, sie wären da. Alexandra, auf dass es so bleibt. Und ich wünsche dir bald, dass dir ein Prinz über den Weg läuft. Okay, danke. Alles Gute. Ja, alles tschüss. Gute für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Ciao. Jetzt bin ich verbunden mit Andi. Und Andi ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Andi, um was geht's? Nein, nicht Herr Andi. Nein, das war ein Scherzwort. Jetzt. Ich meine es auch nicht ernst. Alles klar, du bist so leise. Ja, ich werde aber gleich wieder laut. Keine Sorge. Alles klar. Ich bin vom Beruf Grabbereiter. Grabbereiter. Grabbereiter, richtig. Früher sagte man Totengräber, oder? Richtig, Totengräber, also das ist mittlerweile abgeschafft. Mhm. Ich sag mal, da gibt noch viele Leute, die sagen dann noch Leichengräber und so weiter. Aber wenn man sagt Totengräber, wissen alle Leute Bescheid, was ist. Richtig, was genau. Ist. Aber vielleicht wissen doch nicht alle Leute so ganz genau Bescheid. Was genau ist deine Aufgabe oder sind deine Aufgaben? Also meine Aufgabe besteht darin, ich muss die Gräber aufmachen, also die Löcher ausheben. Das macht man heutzutage mit so kleinen Baggermaschinchen, ne? Oder machst du es mit der Hand? Das ist mal so und mal so. Ich sag mal, wir haben ziemlich enge Wege bei uns, wo ein Bagger nicht reinkommt. Da müssen wir da per Hand aufmachen. Mhm. Da sind dann Handlöcher bei uns. Mhm. Wie tief muss so ein Grab sein? 2 Meter tief bei der ersten Beerdigung. Und bei der zweiten Beerdigung? Das da werden die bis zu 1,80 Meter. Also das heißt, immer 20 Zentimeter weniger. Das heißt, nach, ich weiß nicht, nach 20 Jahren oder so kann jemand Neues raufkommen, ne? Richtig, genau. Wie lang ist der zeitliche Abstand, bis ein neuer Sarg oben drauf darf? Ich sag mal, nach 20 Jahren läuft dann Grab ab. Ach so, doch, 20 Jahre, hatte ich ja richtig getippt. Man kann natürlich hingehen und man kann die nachkaufen, wieder für 20 Jahre. Ja. Oder man kann die verfallen lassen. Ja. Dann bleiben die bei uns noch 3 Jahre liegen. Mhm. Und danach wird neu beerdigt. Dann kommt jemand ganz Neues rein und wieder auf 2 Meter Tiefe. Ne, nicht 2 Meter, sondern 1,80 Meter. 1,80 Meter, ja. Ja, und da kommt bei uns, kommt bei uns natürlich vor, dass wir dann, ich sag mal, ziemlich viel wieder rausholen müssen. Ne? Also, das wäre die erste Aufgabe ist jetzt, dass ihr das Grab ausgraben müsst. Ja, richtig. Und die zweite Aufgabe ist, dass ihr auch Reste von Menschen wieder herausholen müsst. Richtig. Nicht nur Reste, wir haben zwischendurch, ich sag mal, es kommt vor, dass wir ziemlich feuchten Boden haben. Da ist natürlich die Verwesung sehr langsam. Dann haben wir nach 20 Jahren noch komplett alles drin liegen. Ach, nach 20 Jahren? Das kommt vor bei, ich sag mal, bei richtig nassen Boden. Also so lehmartiger Boden. Richtig, genau. Wird der Mensch die Leiche konserviert quasi? Ja. Wie sieht denn eine Leiche aus, wenn die 20 Jahre im Wasser, also im wasserhaltigen Boden gelegen hat? Also die ist mumifiziert, nennt man das. Wie kann man sich das genau vorstellen? Welche Farbe beispielsweise hat sie? Na, die ist so richtig so knallweiß, als wenn man so eine weiße Wand irgendwie sieht. Mhm. So sieht die dann aus. Und wenn man die anfasst, fällt die in sich zusammen? Oder ist die Haut lederig? Oder? Nee, das kann man schlecht erklären. Ich sag mal, als wenn man Styropor durchbricht. Mhm. Bloß ist eben nicht so weich wie Styropor, ne? Aber die Haut oder das Gewebe bricht sehr schnell. Ja, schnell nicht. Also ich sag mal, dann muss man schon mit Gewalt rangehen, damit das überhaupt auseinander geht. Ach so, also so stabil ist es doch noch. Richtig. Da merkt man zwischendurch auch, wenn wir mit Handlöcher aufmachen, man kommt man so mit einem Spaten da dran, dann kommt natürlich auch ein extremer Geruch. Kann man den beschreiben für jemanden, der diesen Geruch noch nie gerochen hat? Ja, das ist ein ganz bitterer Geruch. Bitter. Den hat man auch, ich sag mal, mindestens 4 Tage hat man den noch im Hals, im Mund, überall. Also da schmeckt ja kein Butterbrot, da schmeckt ja gar nichts mehr. Das kommt zwischendurch auch vor. Wenn ihr diese Leichen dann so, oder wenn ihr diese Gräber aufgemacht habt, warum macht ihr diese Gräber dann auf? Also uns wird das vorgeschrieben. Ich sag mal von unserem Chef, der wiederum von den Obersten. Wir sind im Grunde genommen nur die kleinen Leute, die das zu machen haben. Und ich meine, was für ein Sinn steckt dahinter? Ich sag mal, so viel wie möglich wahrscheinlich zu verkaufen. Gehe ich von aus. Wie zu verkaufen? An Grabstätten oder wie? Richtig, genau. Also nehmen wir den Fall, die Grabstätte ist neu verkauft worden, ihr macht sie auf und findet diesen alten Leichnam. Ja. Was passiert dann mit diesem alten Leichnam, der eigentlich noch ganz intakt aussieht? Ich sag mal, wenn wir jetzt dritte Mal beerdigen müssen, dann kommt da am meisten vor, dass noch ziemlich viel drin ist, wenn der Boden ziemlich nass war. Dann nehmen wir die Leiche raus, die wird an der Seite hingelegt. Dann wird das Loch ein bisschen tiefer gemacht, so um 20 Zentimeter, manchmal auch ein bisschen mehr. Und dann wird der Leichnam wieder reingelegt. Ach, der kommt wieder rein. Richtig. Und ich dachte, der würde verbrannt oder irgendwie. Nee, der wird dann wieder abgedeckt. Und da wird dann der neue Sarg draufgestellt. Das heißt, während ihr dann diese neue Vertiefung grabt, liegt ganz sichtbar diese Leiche auf dem Blumenbeet daneben. Richtig, da wird natürlich so gemacht, dann, ich sag mal, die Seitenwege, da gucken wir dann drauf, dass keine fremden Leute... Dass niemand vorbeikommt. Richtig, dass die da irgendwie den Weg reinlaufen. Ne? Macht man da jetzt so unter uns gefragt, macht ihr da auch schon mal eure Scherze über die Leichen, die dann da so liegen? Na, ich sag mal, ich mach das jetzt seit 6 Jahren. Also mittlerweile, ich weiß nicht, ob das irgendwie abgestumpft ist von mir schon, dass man sowas überhaupt sehen kann. Ich sag mal, jemand Fremdes, der wird wahrscheinlich sofort abhauen, wenn er sowas sehen würde. Also uns macht das mittlerweile nichts mehr aus. Also es gibt schon mal, ich meine, da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Es gibt schon mal den ein oder anderen Witz, den ihr euch dann vielleicht auch macht, um eure Arbeit ein bisschen leichter zu gestalten. Richtig, ja. Ich meine, ein Arbeitskollege, der kommt grundsätzlich an, ich sag mal grundsätzlich nicht. Ja, zwischendurch hört man dann schon mal so einen Spruch, ach, jetzt kann man mal ein Tänzchen wagen und so Scherzchen. Gibt es noch weit? Wie gesagt, nur unter uns. Klar, natürlich. Gibt es noch weitere Aufgaben? Beispielsweise kann ich mir vorstellen, oder habt ihr das auch schon mal gehört, dass der Totengräber, die Totengräber auch die Umbettungen vornehmen. Oder wenn jemand... Machen wir auch. Das macht ihr auch. Das ja, auch. Richtig. Das stelle ich mir sehr schwer vor, wenn, oder sehr, sehr belastend vor, wenn ihr das Grab öffnet und die Leiche vielleicht eben nicht mehr so erhalten ist, sondern nur noch teilweise da ist. Dann müsst ihr ja alles rausholen, ne? Richtig, teilweise ist das ja auch nicht. Das sind dann auch komplette Leichen. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch manche Beerdigungen, da wird die Leiche im späteren Zeitpunkt irgendwo anders auf dem Friedhof versetzt. Mhm. Dann liegt sie bei uns ein halbes Jahr. Mhm. Und nach einem halben Jahr wird wieder aufgemacht. Mhm. Dann kann es mitunter vorkommen, dass der Sargdeckel weg ist, also eingebrochen. Mhm. Der muss runtergenommen werden. Mhm. Und dann muss die Leiche rausgeholt werden. Und die ist in einem schlimmen Zustand dann? Total schlimm. In manchen Zuständen, also wir müssen ja auch rein in die Löcher. Mhm. Wir stehen im Grunde genommen über den Leichen, müssen die anheben. Mhm. Dann kriegen die Seile umgebunden. Mhm. Also meistens an den Kniekehlen und untere Achselhöhlen. Und dann werden die rausgezogen. Passiert es schon mal, dass eine Leiche zerreißt während der Aktion? Ich meine, ja, die sind alle angezogen. Ich sag mal, normal, wie bei Beerdigung eben, dann kommt das schon mal vor. Mhm. Kommt das ist auch? Aber meistens, sag ich mal, kurz bevor wir die raus haben. Mhm. Kommt es auch vor, dass ihr, ich meine, wir müssen jetzt da so offen drüber reden, weil du ja über deinen Beruf erzählen möchtest. Und es ist ja auch gut, dass man ja, ich so Sachen... Ja, ich habe wo ich mich drüber unterhalten kann. Kann es auch vorkommen, dass eine Leiche schon so zersetzt ist, dass man dann einzelne Teile rausnehmen muss, nur den Kopf rausnimmt, nur die Beine rausnimmt oder so? Also das kommt öfters vor, sag ich mal. Ne? Wenn die schon so zerfallen sind, manche Leichen guckt man auch an, da guckt man direkt erstmal, der erste Blick ist immer auf den Kopf. Mhm. Da sind dann zum Beispiel die Augen nach innen reingefallen. Mhm. Also das sieht dann ganz extrem aus. Oder ich sag mal, man hört richtig, wenn man die Leiche anhebt. Weil die ganzen Innereien, die werden alle zu Wasser. Wie Wasser wird das? Das ist dann nur noch ein Blutgematsche. Und ich sag mal, da wird den Härtesten auch schlecht bei. Und dir wird heute nach diesen vielen Jahren, das ist ja nur schon ein paar Jahre, kann das passieren, dass es dir auch schlecht wird noch? Richtig. Und das, kann man da überhaupt zwischendurch dann mal eine Pause machen, Kaffee trinken, Butterbrot essen? Eine Pause geht bei uns nicht, weil wir haben, wir fangen meistens dann eine Stunde, bevor der Friedhof überhaupt offen macht. Ach, so früh? So früh. Wie einen Tag vorher wird der Loch schon so weit ausgehoben, dass wir bis kurz auf den Sarg sind. Also ich sag mal, da liegt ja noch 10 cm Erde drauf, dann wird das abgedeckt, nächsten Morgen. Und nächsten Morgen findet dann die Umbettung statt. Kein auf dem Friedhof, wir sind dunkel im Grunde genommen, ne? Ja, aber nun habt ihr denn irgendwann die Umbettung vollzogen? Kann man dann ein Butterbrot essen danach? Nee, meistens nicht. Mhm. Ich sag mal, man kriegt den ganzen Tag keinen Atem runter. Ne? Mhm. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Normale 8 Stunden. Normale 8 Stunden, ja. Wenn nicht solche schlimmen Sachen zu tun sind wie Umbettungen, ist es ja auch ein harmloser Beruf in der Natur, ne? Wenn ihr nur die Gräber ausheben müsst. Richtig, ich bin ja nicht nur jetzt Grabbereiter, ich bin zum Beispiel auch noch Gärtner. Das gehört mit dazu, da müssen wir also auch noch machen. Oder ich sag mal, wenn wir normale Uhren beerdigen, das ist ja nichts anderes als eine schwarze Dose. Urnen, ja. Ja, genau. Ja, das sind Routinearbeiten im Grunde genommen schon. Ne? Sag, Andi, was hat dich bewogen, damals dazu, diesen Beruf zu ergreifen, diesen Job zu nehmen? Also bei mir war das so, ich habe eine Umschulung gemacht als Industrieschlosser und habe aber in dem Beruf, also konnte ich nicht irgendwie reinkommen, weil die meisten Leute nach der Umschulung haben gefragt, wie viel Erfahrung haben sie schon in dem Beruf. Und wenn man dann gesagt hat, man ist gerade aus der Umschulung raus, haben die sofort gesagt, den brauchen wir nicht. Hat das dann für dich doch eine Überwindung gekostet, als du dann erfahren hast, dass man da arbeiten kann auf dem Friedhof, das zu machen? Nee, dafür musste ich Lehrgänge mitmachen. Achso, aber du hast es dir richtig, du hast es richtig entschieden, das zu tun. Ich habe erst eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gemacht, das läuft vom Arbeitsamt aus. Und nach einem Jahr konnte man so einen Lehrgang mitmachen und den habe ich mitgemacht. Hast du es irgendwann mal bereut, dass du in den Beruf gegangen bist als Totengräber? Also bis jetzt noch nicht, nein. Bist du verheiratet? Hast du Nee, mittlerweile bin ich geschieden oder habe 4 Kinder. Das hat aber nichts mit dem Beruf zu tun. Nein, nein, das war vorher schon. Schämst du dich, in deinem Bekannten- und Freundeskreis zu erzählen, was du machst? Ich sag mal, ich schäme mich insoweit, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne. Also ich bin jetzt Single im Grunde genommen wieder. Und die meisten Frauen, denen ich das erzähle, was ich mache. Ich sag jetzt nur Grabbereiter, nichts über die einzelnen Tätigkeiten. Die meisten sagen, drehen sich sofort rum und gehen. Glaube ich. Das sind sehr viele, obwohl... Die Leute denken, der Tod haftet an dir, ne? Richtig, genau. Du hast gerade selbst gesagt, manchen Geruch kriegt man ganz lange nicht aus der Nase heraus, wenn es so ganz intensiv riecht. Ja. Wenn du abends so nach Hause kommst, nach deiner Arbeit, ist es so in der Tat, auch nach diesen Jahren, dass du dann ein paar Stunden brauchst, um das rauszukriegen, oder gewöhnt man sich doch irgendwie daran? Nee, das erste Erste, was man macht, ich sag mal, sowieso nach der Arbeit erstmal duschen. Mhm. Das ist das Erste. Mhm. Um überhaupt erstmal ein bisschen den Geruch von der, aus der Haut rauszukriegen. Ich weiß nicht, ob der sich irgendwie in der Haut reinbrennt, das kommt dann manchmal echt zu vor. Riechen deine Klamotten eigentlich auch nach Tod? Arbeitssachen, ja. Die ja. Mhm. Nimmst du die mit nach Hause in deine Wohnung? Nein, die werden bei uns dann separat gewaschen, die werden weggebracht. Ah ja. Also die kann man auch gar nicht mit nach Hause nehmen, weil den Gestank kriegt man irgendwie nicht, gar nicht mehr raus. Mhm. Schmeckt dir das Abendbrot jeden Abend? Das ist je nachdem, was man gerade gemacht hat. Wenn eine Umwettung war, zum Beispiel nicht. Mhm. Dann kriegt man, sag ich mal, die nächsten zwei Tage. Man hat überhaupt kein Hungergefühl, gar nichts. Mhm. Also ist schon beeindruckend, was du erzählst, dass ein Mann, ein gestandener Mann wie du, nach so vielen Jahren in diesem Job doch immer noch so angeschlagen ist, ne, wenn er das gemacht hat. Ja, da kann man sich gar nicht mit abfinden, dass man so eine Arbeit machen muss. Denkst du manchmal, wenn du das machst, na, in so und so vielen Jahren liege ich da auch in so einem Loch und sehe genauso aus? Ich stelle mir das manchmal echt vor, wenn ich da unten so drin stehe, wir müssen ja rundherum, ich sag mal, wenn es mit dem Bagger ausgehoben wurde, müssen wir in die Löcher rein. Mhm. Müssen die rundherum abstechen, damit das unten gerade schön aussieht. Und da stelle ich mir manchmal echt vor, dass man im Grunde genommen jetzt umkippen könnte und direkt wieder zuschmeißen. Und das war's dann. Man denkt gar nicht mehr so über den Tod drüber nach. Ich habe halt gemerkt, meine Schwester ist gestorben mit 45. Ich habe irgendwie keine Trauer gespürt. Ist das wahr? Ja, und genau das gleiche bei meinem Bruder mit 36. Das heißt, du gehst gleichgültiger mit dem Tod um, seitdem du diese Arbeit machst? Gleichgültiger will ich nicht sagen. Ich meine, ich verstehe das vielleicht mehr. Aber du hast auch nicht mehr Angst vor deinem eigenen Tod und was mit deinem Körper mal passieren wird, wenn du tot bist. Nein, da habe ich von vornherein gesagt, also ich möchte auf jeden Fall verbrannt sein. Ach so, also, das ist von vornherein. Kannst du sagen, was das Schlimmste und Ekligste war, was du jetzt in diesen Jahren erlebt hast? Ich sag mal, das Schlimmste und Ekligste war, wenn man Umbettung hat, man stellt sich da unten rein. Manchmal hat man gar keine Möglichkeit, die Leiche anzuheben. Dafür gibt es dann bei uns so Haken. Die muss man sich vorstellen wie so ein Fleischerhaken. Und die werden in die Brust reingehauen und werden angehoben. Und dann, wenn die ganzen Innereien flüssig sind, die müssen ja irgendwo raus. Und die kommen dann meistens durch den Mund raus. Und da ist das Ekeligste, wenn man davor steht und man zieht den Körper so nach oben und ich sag mal, die spuckt dann im Grunde genommen sofort an. Also da hast du es auch schon mal abbekommen? Ja, aber dann nicht im Gesicht, weil da stehe ich ziemlich weit noch vom Weg. Dann kriegt man dann so vorne vor mit, am Bauchbereich. Und danach, das ist natürlich ganz extrem. Ich glaube, wir müssen aufhören, Andy, dass viele Leute sich jetzt doch ein bisschen gruseln. Und richtig, ja. Aber dennoch, ich finde, man muss sowas auch sich anhören und man muss da auch ein offenes Ohr haben. Denn ihr macht ja nur auch eine ganz wichtige Arbeit. Die muss gemacht werden. Und was soll man sich davor verschließen? Das ist nun mal, das gehört ja auch zum Leben dazu, zum Werden und Vergehen, dass dieser Körper nur irgendwann mal verfällt und auch stinkt, wenn er tot ist. Das ist nun mal alles so. Richtig. Insofern finde ich es gut, dass du angerufen hast und erzählt hast, Andi. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Mach mal weiter so. Okay, ciao. Tschüss. 1:38. Kleine Pause. Und 48 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Heute haben wir eine freie Show, eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich möchte erst mal Hinweis machen auf unser Thema nächste Woche Dienstag. Da findet das statt, was eigentlich vorige Woche hätte stattfinden sollen. Nämlich, ich stand in den Schlagzeilen. Ich möchte mit euch reden, die ihr vielleicht mal kurzzeitig berühmt wart. Und in der Öffentlichkeit standet, auf der Bühne standet, im Fernsehen wart, vielleicht eben auch in der Zeitung gestanden habt, weswegen auch immer und warum auch immer. Oder vielleicht auch mit jemandem, der länger mal bekannt war, den man jetzt ganz vergessen hat, der auch in den Schlagzeilen stand oder groß in den Schlagzeilen stand. Das ist unser Thema nächste Woche Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Jetzt sind wir erstmal bei heute und in der heutigen Nacht und ich begrüße ganz herzlich den Frank. Und Frank ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Erstmal großen Respekt an deinen Anrufer davor. Ja, das finde ich allerdings auch. Das finde ich allerdings auch. Ja, mein Thema, ich wohne jetzt in Schleswig-Holstein. Ich bin vor 9 Monaten noch umgezogen von Nordrhein-Westfalen nach Schleswig-Holstein, mhm, wegen meiner jetzigen Freundin. Mhm. Bin also heute auch 9 Monate mit der zusammen. Mhm. Und das Ding ist, dass wir seit 8 Wochen nicht mehr miteinander geschlafen haben, aber von mir der Blocker kommt. Mhm. Und das ist das Ding. Ich kann es eigentlich selbst nicht wirklich deuten. Es ist einfach so, dass mir einfach total viel dran liegt, mit ihr zu kuscheln, sie zu streicheln, sie zu berühren, aber dass die Lust nach dem Sex nicht wirklich da ist, obwohl ich mich trotzdem auch nebenbei befriedige. Aber nicht, wenn du mit ihr kuschelst. Nein, natürlich nicht, aber dass ich einfach weiß nicht, wir wohnen auch nicht zusammen. Also die Grund, ihr wohnt nicht zusammen? Wir wohnen nicht zusammen. Nee. Also die Grundlust nach Sexualität ist da, aber die ist nicht da, wenn du mit deiner Freundin zusammen bist. Genau. Und wenn du mit ihr kuschelst und ihr im Bett zusammen liegt oder auf der Couch oder wo auch immer, empfindest du die Zärtlichkeit, das gefällt dir gut, genau, aber es erregt dich nicht. Ja, eigentlich schon. Es ist so, du hast also auch keine Erektion dabei oder so. Nein, ja, nicht mehr. Mhm. Und aber trotzdem empfinde ich Liebe für sie, also weiß ich nicht, ich habe auch das Gefühl, sie verwechselt das teilweise ein bisschen miteinander, weil sie fragt mich ja auch danach und sie macht auch Andeutungen und so weiter, und ich habe erst versucht, ihr klar zu machen, dass sie vielleicht ein bisschen nicht immer Andeutungen machen soll, weil mich das noch mehr unter Druck setzt, dass es jetzt passieren sollte. Also seit 8 Wochen ist dieser Zustand jetzt so, genau, ungefähr. Sie würde schon gerne, und sie macht auch Unternehmungen, dich eventuell anzumachen oder zu verführen oder sowas. Ja, und ich bin halt auch erst der Zweite, mit dem sie überhaupt geschlafen hat. Was sagst du ihr denn dann, wenn du nicht möchtest? Das ist eine ganz komische Situation. Sie wohnt halt noch bei ihren Eltern und hat auch eine kleine 5-jährige Schwester. Das heißt, wenn ich bei ihr übernachte, dann ist es eigentlich so, dass es dann erst abends nach 10 oder so so die Situation ist, dass keiner mehr reinkommt oder irgendwie sowas. Ja, und dann ist eigentlich diese typische Ich-bin-müde-Situation. Also sagst man du dann? Kuschelt miteinander keine Ahnung, wenn sie halt bei mir ist, dann... Hat sie dann... Ja, wenn sie bei dir ist, was dann? Ja, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Also dann gibt's auch manchmal richtig Zoff. Ach so, richtigen Streit schon. Richtigen Streit schon, weil sie auch gesagt hat, verstehst du nicht, dass ich Lust habe und das, ja. Gut, aber da musst du ja irgendeine Position haben, musst du irgendwas sagen. Da kannst du ja nicht mehr sagen, ich bin müde. Sagst du ihr ganz offen, ich habe keine Lust? Ne, sage ich eigentlich nicht. Was sagst du? Ja, ich versuche nach Ausreden zu finden. Lass uns, dann haben wir einen Termin, wir wollen zusammen irgendwo hingehen und so weiter. Ach so, also du lavierst rum im Kreis irgendwie. Ja. Du sagst, du befriedigst dich selbst, das heißt, das Interesse ist da. Wenn du dich selbst befriedigst, an wen und was denkst du denn? Eigentlich mehr an Fantasiepersonen, also jetzt nicht wirklich an realen Personen. Und das ich weiß nicht, das Ding ist vielleicht auch, also ich hatte mein erstes Mal mit knapp 19, relativ spät. Und wie soll ich das sagen, ich war, wie wahrscheinlich jeder von uns, vom ersten Mal tierisch enttäuscht, gerade weil ich so lange gewartet habe und gedacht habe, das muss jetzt einfach knallen, das Geilste der Welt sein. Mhm. Und das war es einfach nicht. Mhm. Und danach, weiß ich nicht, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass alles drumherum, das Küssen, das Streicheln, für mich erregender war als der Sex letztendlich. Und ich auch teilweise, als ich mit ihr geschlafen habe, totale Probleme hatte, mich so gehen zu lassen, dass ich auch zum Höhepunkt komme beim Sex mit ihr. Also wenn wir miteinander geschlafen haben. Heißt das, dass es vorher, als du auch noch sexuell erregt warst, eigentlich auch nicht so ganz toll gelaufen ist? Ja, stimmt. Weil, das heißt, so richtig tollen Sex hast du bisher noch gar nicht erlebt. Richtig. Und ich denke nicht, dass es an ihr liegt. Also, dass sie mich auch nicht genug anmacht, sondern es war eigentlich noch nie richtig so. Nochmal die Frage der Fantasie beim Onanieren. Du denkst auf keinen Fall an deine Freundin, wenn du onanierst. Ja, richtig. An irgendwelche Frauen, an irgendwelche Fantasien. Genau. Meinst du denn, dass es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, ne? Entweder ist so grundsätzlich irgendwas mit deiner Sexualität nicht so ganz in Ordnung, oder das ist irgendwie noch nicht so richtig eingelevelt, sage ich jetzt mal, ganz, ganz locker. Oder die andere Sache ist, oder es kann sogar auch noch eine Mixtur sein, dass du deine Freundin wirklich nicht mehr begehrst und dass die Leidenschaft raus ist. Das kann ja auch sein. Vielleicht ist es einfach nicht die Partnerschaft, wo alles allumfassend ist. Vielleicht magst du sie als Freundin, als platonische Freundin sehr, sehr ehren und mögen und vielleicht auch lieben. aber du wirst halt nicht geil durch sie. Und da, da ist, glaube ich, jeglicher Rat, es ergibt keinen Rat. Wenn das, wenn die Luft raus ist, wenn es weg ist, ist es weg. Das kann man nicht künstlich irgendwie rein anzüchten. Aber ich glaube, wenn das diese Antwort darauf wäre, ich glaube, da hätte ich einfach viel zu viel Schiss, mir das einzugestehen, weil einfach ihre Familie hat vor 9 Monaten mit mir den ganzen Umzug gemacht. Ich habe so viele Sachen von denen zur Unterstützung bekommen. Sie hat zu mir total gestanden, als kleines Beispiel. Ja. So eine ganz dämliche Sache, als ich halt noch in NRW gewohnt habe, habe ich mal dieses typische Bus schwarz gefahren, diese 60 Mark nicht bezahlt und dann auch auf die Mahnung nicht reagiert. Mhm. Und dann kam die Konsequenz, als ich hier schon gewohnt habe in meiner neuen Wohnung, dass irgendwann, ein halbes Jahr später, es kam dann keine Mahnung mehr, wirklich die Polizei vor der Tür stand und gesagt haben, durch diese 60 Mark, das hat sich auf 600 erhöht. Und durch Gerichtsverfahren und so weiter, zu denen man ja nicht geladen wird, sondern das machen die ja interner. Das heißt, die Familie ist dann eingesprungen? Sie ist eingesprungen und sie war am nächsten Tag da. Aber Frank, ich meine, ich verstehe schon, dass du dich denen dann sehr verpflichtet fühlst. Letztendlich, wenn diese These stimmt, die ich als zweite formuliert habe, war, dass die Leidenschaft raus ist, dass das Begehren weg ist, wirst du nicht darum kommen, das irgendwann zu sagen. Oder könnte es, ich weiß es nicht, oder könnte es theoretisch auch sein, dass ich einfach, wie soll ich sagen, dadurch, dass ich irgendwann mit 14, 15 halt mit der Selbstbefriedigung angefangen habe, der Sex relativ spät angefangen hat, mich, sag ich mal, so an die Selbstbefriedigung gewöhnt nein, habe. Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht. Nein, das glaube ich auf keinen Fall. Nein, also das sage ich jetzt mit gesundem Laienverständnis, dass das mit Sicherheit nicht der Fall ist. Das haben wir doch alle gemacht, Mensch. Ja, aber das einfach, weiß ich nicht, dass mir, ich weiß, wie ich mich anzufassen habe, wie ich mich geil mache und dass einfach das irgendwie von der Frau noch nie so kam. Mhm. Ich weiß es nicht. Gut, dann ist vielleicht auch, es kann auch ganz, ganz profan alles sein, dass du diese Frau noch nicht getroffen hast, wo die wirklich die Post abgeht. Mhm. Und das ist jetzt tragisch. Jetzt hast du eine Freundin, die du eigentlich liebst und magst. Du bist auch noch in die Familie sehr eingebunden, aber du bist halt nicht scharf auf die Frau. Ne? Mhm. Weiß ich nicht. Schwierig. Vor allem, sie ist auch momentan, da ich auch erst 4 Monate hier wohne, eigentlich der einzige Mensch, den ich hier habe. Also wenn ich sie nicht hätte, wäre ich hier relativ alleine. Fällt es mir wirklich schwer, jetzt etwas noch Konkreteres zu sagen. Außer der anderen These, dass vielleicht grundsätzlich mit der Sexualität was nicht so ganz in Ordnung ist. Mhm. Ich glaub's aber fast nicht. Ich glaube fast, dass du in so einer Entwicklungsphase bist, dass du einfach noch viel erleben musst. Mhm. Und du bist aber im Moment in einem Gefängnis. Du kannst ja gar nichts erleben. Du kannst ja gar nicht freien Lauf lassen. Wenn du jetzt irgendeine tolle Frau finden würdest, kannst du ja nicht mit der ins Bett gehen. Dann würdest du deiner Freundin ja untreu werden. Mhm. Du kannst keine Experimente machen. Du kannst dich nicht ausprobieren. Ich glaube, das ist das Tragische im Moment an der Situation. Also letztendlich musst du für dich herauskriegen, finde ich, ob es wirklich so ist, und da musst du ganz ehrlich zu dir sein, dass die sexuellen Reize verblasst sind oder verloren gegangen sind, die von deiner Freundin ausgehen. Und wenn das so ist, dann wird irgendwann, wirst du es ihr sagen müssen oder wirst du dich trennen müssen. Ich weiß, super hart, aber ist so. Ist so. Und wenn der Druck für dich, was dein eigenes Sexualverhalten zu groß ist, dann würde ich dir schon empfehlen, irgendwann mal, aber ich möchte vorsichtig sein mit diesem Rat, schon irgendwann mal vielleicht zu einem Fachmann zu gehen. Aber man sollte auch nicht zu schnell gleich zu einem Psychologen laufen oder so. Mhm. Mehr kann ich dir nicht sagen, Frank. Okay. Kann ich dir nicht sagen. Guck mal, der Trieb ist ja da, ne? Ja, schon. Volle Kanne wahrscheinlich, oder? Und meinst du vielleicht, dass das vielleicht dadurch auch gehemmt wird, dass man einfach sagt, okay, würde ich mir jetzt mal 2 Wochen mal verkneifen, es halt dicht zu machen, dann wäre die Lust vielleicht auch mehr da? Meinst du, dadurch nehme ich mir das so ein bisschen weg? Nee, ich glaube, dadurch kannst du dich so ein bisschen scharfer auf sie machen, aber letztendlich nicht. Wenn du richtig scharf auf die Frau wärst, kannst du auch zwischendurch onanieren und wärst du trotzdem mal scharf drauf. Ja. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Frank. Schöne Nacht. Tschüss. Danke, ciao. Anja, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Anja. Ja, hallo. Ich muss mal richtig laut. Hallo, Anja. Du verstehst mich gut. Ja, ich verstehe dich gut. Ich dich auch. Um was geht's, Anja? Ja, um was es geht. Also pass auf. Ich bin seit 4 Jahren verheiratet, habe seit 1,5 Jahren ein sehr gutes Verhältnis zu unserem besten Freund und seit 1/2 Jahr ein sexuelles. Mhm. Das heißt, du gehst ein halbes Jahr, seit einem halben Jahr fremd. Regelmäßig fremd, ja. Regelmäßig fremd. Und das Problem ist, es ist der Mann von meiner besten Freundin. Mhm. Das heißt, es gibt enge Verbindungen zwischen den Paaren. Ja, Wir sind auch sehr in die Familie integriert. Die haben noch eine kleine Tochter, die halt sehr auf mich fixiert ist. Mhm. seine Eltern, ihre Mutti, und es fängt sehr verfahren, die ganze Sache. Das und mein Mann, seine erste Frau, ist ihn damals mit seinem besten Freund durchgebracht. Ach du lieber Gott. Ja. Also ein gebranntes Kind, dein Mann. Ja. In dieser Beziehung. Ja. Ist eure Ehe nicht in Ordnung? Auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite, wir waren 4 Wochen verheiratet, hat mich mein Mann sehr schwer misshandelt. Mhm. Also geschlagen in jeder Hinsicht. Und bis heute? Nein, also... Ist es denn mehrfach vorgekommen? Ja, es kommt öfters vor, aber ich bin auch sehr schwierig als Partner, muss ich dazu sagen. Ich bin auch nicht sehr einfach. Gut, aber das rechtfertigt nicht, dass dein Mann auf dich einprügelt. Ja, ist okay, aber sag ich mal, man kann ja auch jemanden so weit reizen, ne? Ja, dennoch, dann sollte dein Mann über die Konsequenz sehen, sich von dir zu trennen, aber nicht auf dich einzuprügeln. Ja. Das heißt, es gibt ab und zu dann richtig Zoff bei euch, ja, zu Hause, richtig voll. Ja. Voll. Mhm. Wie ist das denn jetzt zu diesem sexuellen Verhältnis mit dem Freund gekommen? Ja, wie es dazu gekommen ist, wir haben uns schon immer bombastisch verstanden, ja, und haben uns dann auch angewöhnt, dass wir uns in regelmäßigen Abständen gesehen haben, um einfach mal miteinander zu quatschen, weil wir beide nicht ganz einfache Partner haben und auch selber sehr kompliziert sind. Und dann hat sich das halt so ergeben, ich kann es mir auch nicht erklären, es war kein Alkohol im Spiel, nichts. Ist denn der erste Schritt von dir ausgegangen oder von ihm? Von beiden Seiten. Also das kann man gar nicht so richtig auseinanderhalten. Nein, kann man nicht mehr auseinanderhalten. Nun stelle ich mir schwierig vor, wenn ihr beide in so festen Familienverhältnissen lebt, dieses auch zu arrangieren, zu leben. Das ist kein Problem, weil ich als Altenpflegerin in Schichten arbeite, mhm, und er ist Chef von der Bank, mhm, und hat dadurch halt auch mehr Überstunden. Ich, ja, habe auch mal Bereitschaft, habe auch mal Überstunden, und mein Mann ist beim Wachschutz, mhm, mit 12-Stunden-Diensten. Also wenn man es will, ergeben sich schon mehr. Würdest du sagen, das ist jetzt eine reine Sexkiste oder bist du in den auch verliebt? Ja, wir sind beide ineinander verliebt, obwohl wir es nicht dürfen. Mhm. Er ist mit seiner Familie und seiner Beziehung auch unzufrieden? Was heißt unzufrieden? Die zwei sind seit 17 Jahren zusammen, seit 6 Jahren verheiratet. Mhm. Und ja, es ist halt sehr verfahren, die ganze Sache, weil, mhm, wir wollen eigentlich uns beide nicht von unseren Partnern trennen, aber wir können auch nicht voneinander lassen. Wie alt ist dein Geliebter? 39. Du hast, wie gesagt, 26. Ja. Mhm. Warum willst du dich nicht von deinem Mann trennen? Ja, warum ist eine gute Frage, weil wenn ich mich von ihm trennen würde, er alleine nicht klar käme, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite... Bist du sicher? Ja. Inwiefern? Kann er nicht die Betten machen, nicht kochen, nicht einkaufen oder was? Das schon, aber ich war immer bei uns derjenige, der halt jetzt alles arrangiert hat, Behördengänge etc. etc. Wie alt ist dein Mann? 33. 33, dann muss man das mit 33 eben noch lernen, sowas. Wie man zur Behörde geht. Ja, schon, aber wir haben uns vor einem Jahr ein Haus gekauft und hängen da halt jetzt beide auch mit drin. Ne? Also materiell auch noch ziemlich, ja, verstrickt miteinander. Ja. Das sind so die pragmatischen Überlegungen. Was ist denn dein Gefühl für deinen Mann? Sag ich mal, mein Freund bedeutet mir mehr wie mein Mann. Das ist aber eine traurige, klare, harte Aussage. Ja. Ne? Also wenn du das Wort Liebe in den Mund nimmst, würdest du das nur für den Geliebten gebrauchen, nicht für deinen Ehemann? Sagen wir mal so, wenn man es prozentual vergleicht, mein Mann 40%, der andere 60%. Mhm. Und dein Mann dich, kannst du das einschätzen? Wie er liebt er dich? Ich würde mal sagen, er liebt dich nicht, wenn er dich schlägt, aber... Oder braucht er? Auf eine Art und Weise schon. Vielleicht ist es nicht die große Liebe, aber... Aber er braucht dich eben auch und du bist... Ja. Und er ist abhängig von dir, ne? Hm. Anja, ich finde das eine völlig vermurkste Lebenssituation, ja, die du da beschreibst. Das weißt du auch selbst, ne? Ja. Die dich auch unglücklich macht. Du, ja, du lebst ja nicht frei und du lebst ja nicht entspannt. Das, nein, ist ja alles nur ein Hin und Her und, hm, Angst und... Hm. Was? Ich habe einen sehr guten Hausarzt ich unterhalte mich auch mit meinem Hausarzt öfters über die Situation. Mhm. Aber letzten Endes, mir tut das zwar gut, aber helfen kann er mir auch nicht. Mhm. Nee, letztendlich kann dir kein anderer direkt helfen, mhm, von außen. Ich natürlich auch nicht, ist, mhm, völlig klar. Man kann sich nur von außen immer wieder Meinungen anhören. Mhm. Und vielleicht kann so eine Meinungsäußerung von einer außenstehenden Person doch einem so ein bisschen weiterhelfen, zu einer eigenen, mhm, Einsicht zu kommen. Das, mhm, ist der Sinn von solchen Gesprächen eigentlich. Mhm. Und wenn ich jetzt auch so was ganz, ganz, ganz Hartes sage, ich weiß nicht, was dein Hausarzt dir gesagt hat, wirst du im ersten Moment jetzt sicher sagen, das geht nicht, aber ich sag's trotzdem, ich finde, dass dieses alles aufgelöst werden muss. Ich finde, dass du raus musst aus dieser Beziehung. Hm. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass es alles kompliziert ist. Man hat gemeinsam sich was angeschafft, ein Haus, und dann sagst du, er ist abhängig, und da sind so viele, viele, viele Sachen gewachsen im Laufe der Jahre. Mhm. Aber es ist ja alles, es hat ja alles gar keinen Wert. Du bist 26 Jahre alt, willst du die nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre oder weiß ich wie lange noch in so einer Lügerei leben, in so einer Unzufriedenheit? Mhm. Es ist doch alles kein schönes Dasein. Nein, ist nicht, da hast du recht. Oh Gott, und wenn er das rausbekäme, wer wahrscheinlich wird er dich, was wird er machen, wenn er das rauskriegt? Das weiß ich nicht, da will ich auch lieber nicht dran denken. So, das ist auch noch ein großes Thema, auch noch ein großes Argument. Mhm. Irgendwann kommt alles irgendwie raus, glaube ich. Das ist klar. Mhm. Und je früher du die Notbremse ziehst, desto besser. Und wenn du vielleicht dann auch jetzt mehrere Monate oder eine ganze Zeit ganz viel Probleme am Hals hast. Mhm. Es lohnt sich dann aber durch diesen Problemsumpf zu warten, um hinterher wirklich vernünftiger zu leben. Ist meine Auffassung. Alles okay. Ja. Alles Gute. Gut, danke dir. Tschüss. Und Peter, 44 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Hallo Peter. Ja, erzähl. Habe vor zwei Tagen deine Sendung gesehen, als es um die Berufe rund um den Tod ging. Mhm. Und war also schon interessant, was da berichtet wurde, aber ich denke nochmal, ein Aspekt, der ist da noch nicht beleuchtet worden. Ich habe auch mehr oder weniger mit dieser Thematik zu tun. Ich bin Polizeibeamter. Mhm. Und du hast ja nun auch Sanitäter, die aus ihrem Bereich berichtet haben. Mhm. Ich mache es jetzt schon ein paar Jahre. Mhm. Und es ist aber immer wieder ein sehr tiefgreifende Situation, wenn man, ich sag mal, die ganze Bandbreite miterlebt, von Verkehrsunfallopfern bis hin zu Menschen, die in Mehrfamilienhäusern einfach vergessen werden, wo man sich fragt, wie kann sowas in unserer zivilisierten Welt noch geschehen? Und wo ihr dann die Ersten seid, die da reinkommen? Im Prinzip schon. Und du bist auch meistens bei Verkehrsunfällen, das ist dasjenige, was mir immer sehr, sehr an die Nieren geht. Mhm. Du bist dann derjenige, der zunächst mal, wenn die Kollegen soweit die Sachen im Griff haben, Verkehr steht, man kann sich im Prinzip um die Opfer kümmern, die Sanitäter sind da, der Arzt ist da. Man ist dann meistens dann derjenige, der dann doch irgendwo daneben steht und guckt. Und auch alles sieht, ne? Alles sehen muss und kann quasi. Ne? Demjenigen auch in die Augen sieht. Und ich habe ein Beispiel sehr, sehr deutlich noch vor Augen. Es war, ich werde es nie vergessen, am Tag der Wiedervereinigung, am 3.10., dieser Feiertag, wo halt ein junger Mensch sich von der Brücke gestürzt hat und aber halt noch lebte, und die Ärzte haben sich also sehr intensiv um ihn bemüht, und du kniest dann halt neben ihm, weil du halt noch ein paar Handgriffe mitgeholfen hast, und das Ganze etwas abzukürzen, du siehst ihm in die Augen, du hast auch das Gefühl, er will ja noch was sagen, aber vor lauter Technik geht das halt nicht. Und du bist dann auch dann derjenige, der dann anschließend zu den Angehörigen hinfährt und denen dann beibringen muss, er kommt nicht mehr nach Hause. War dieser Mann noch bei Bewusstsein? Ich denke mal ja. Hat die Augen aufgehabt, hat dich angeschaut. Ja. Du hast den Eindruck, er wollte noch was sagen, es ging aber irgendwie nicht. Richtig, ganz genau. Mhm. Und du musst dann ja auch, das stelle ich mir auch unglaublich schwer vor, dann zu den, wie du sagst, zu den Angehörigen gehen und sagen, das und das ist passiert. Das ist also auch für mich mit das Schwerste überhaupt. Mhm. Das ist sicher auch bei wenn jemand einem Mord zum Opfer gefallen ist, müsst ihr ja auch dann hingehen. Ne? Ja, und natürlich. Dann sagen. Natürlich. Mhm. Seid ihr da eigentlich in irgendeinem Maße geschult für? Ja, sagen wir mal so, es ist in der heutigen Zeit schon, dass unsere Kollegen darauf vorbereitet werden. Es sind sehr, sehr viele Seminare, und es gibt auch da Möglichkeiten, sich selber reinzuarbeiten. Aber ich glaube, Seminar hin, Seminar her, letztendlich nimmt man es irgendwann mit nach Hause. Natürlich. Ne? Und hat die Bilder vor sich. Und ich habe auch in der Vergangenheit mir die Freiheit genommen, gerade mit diesen Angehörigen, ein paar Tage später nochmal Kontakt aufzunehmen. Das ist aber nett. Das ist aber und zwar, du gehst nicht einfach hin, sagst denen, Leute, der und der ist jetzt tot, erlebst dann, sagen wir mal, eine halbe Stunde mit, bis dann Angehörige dazukommen, die sich dann um diejenigen kümmern, und bis dann wieder raus und gehst zur Tagesordnung über, sondern es ist schon interessant, wenn man ein paar Tage später halt nochmal dahin fährt und sich dann intensiver mal nochmal mit den Leuten unterhält. An spontanen Reaktionen erlebst du wahrscheinlich die ganze Bandbreite, ne? Wir haben Damen erlebt, denen man gesagt hat, ihr Mann ist tödlich verunglückt, wo die gesagt haben, meine Herren, war es das? Ich habe einen Termin beim Friseur. Mhm. bis hin, dass also jemand tatsächlich einen Arzt braucht, also regelrecht umgekippt ist. Und oder vielleicht auch ein Zusammenbruch, ein Nervenzusammenbruch. Regelrecht, ja. Lieber Peter, dann ist die Sendung um. Aber wir haben noch vier, ich gucke auf meine Uhr, wir haben noch 4 Minuten miteinander reden können, Gott sei Dank. Ich finde, ich weiß, dass die Polizisten da wirklich auch in diesem Bereich sehr harte und wichtige Arbeit leisten. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live. 1 Uhr WDR Fernsehen wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.